gibt mein Herr eine Tafel, was das in mein Plan, denn für alles, was ich einkauf, rechne ich das Vierfache an. Ich will die Livree ja 3 Jahre nur noch tragen, dann halt ich mir selber 2 Ross und dann wagen. Dazu einen Kutscher, eine Köchin, ein Knecht, doch keinen Bedienten, na, da hab ich doch recht. Denn Halunken gibt's unter den Bedienten, wie ihr wisst, doch am besten weiß das, der selbst einer ist.